singt es und erklingt es von einem Zauberland, wo bunte Blumen blühen im goldenen Abendlicht und lieblich duftend glühen mit bräutlichem Gesicht. Und grüne Bäume singen und alte Melodien, die Lüfte heimlich singen und Vögel schmettern drein. Tanzen Luftchen reigen im wunderlichen Chor, und blaue Funken brennen an jedem Blatt und Reis, und rote Lichter rennen in ihren wirren Kreis, und laute Quellen brechen aus vielem Marmorstein, und seltsam in den Bächen strahlt vor der Widerschein. Zerfließt's wie ein...